verschiedene Kreise in Südkorea loben die Verdienste des Genossen Kim Il-sung um die Einheit des Landes. Die verschiedenen Kreise und Schichten wie Kwak Dong-gi, ständiger Forscher des Instituts unserer Gesellschaft, sagten, am 3. Mai 1972 habe Präsident Kim Il-sung beim Gespräch mit der südlichen Delegation, die Pyongyang besuchte, die drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes erklärt, bei denen es darum gehe, die Frage der Vereinigung des Vaterlandes vom Prinzip der Förderung des nationalen Zusammenschlusses aus auf souveränem und friedlichem Wege zu lösen. Und am 4. Juli, zwei Monate danach, sei die gemeinsame Süd-Nord-Erklärung veröffentlicht worden. Deren Kern bestehe in den gemeinsamen Prinzipien der Nation für die Landesvereinigung, und zwar selbstständige und friedliche Vereinigung und großer nationaler Zusammenschluss, auf die sich Süd und Nord zum ersten Mal in der Geschichte der Teilung geeinigt hätten. Die fortschrittlichen Massenmedien und Kommentatoren haben hervor, dank der energischen Führung von Präsidenten Kim Il-sung sei ein Grundstein der Bewegung für die Wiedervereinigung des Vaterlandes gelegt worden. Marschall Kim Jong-un habe erklärt, dass er mit denjenigen, die jährlich die Landesvereinigung und die friedliche Einheit der Nation wünschen, Hand in Hand gehen werde. Das sei eine historische Erklärung dazu, die drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes und die gemeinsamen Süd-Nord-Erklärungen bis zum letzten durchzusetzen.